Look for the Gummy Bear Album with lots of music, videos and extras. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh ja, Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummibär. Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummi, Gummi, Gummi, Gummi, Gummibär. Ich bin ein Gummibär, ich bin ein Gummibär, ich bin ein kleiner, süßer, bunter, dicker Gummibär. Oh ja! Papa, Badoobidoobinyamyam, Papa, Badoobidoobinyamyam, Papa, Badoobidoobinyamyam. Einmal darfst du preisen, Papa, Badoobidoobinyamyam, Papa, Badoobidoobinyamyam, Papa, Badoobidoobinyamyam. Gummy bear. Bang bang bang, doody body, bang bang bang, doody body, brain bang, doody body, body bang. Bang bang bang, doody body, bang bang bang, doody body, brain bang, doody body, body bang. Ich bin ein Gummy bear. Ich bin ein Gummy bear. Ah,